Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale Teil 2. Wir hatten ja vor ein paar Wochen dieses Thema schon mal und es gab eine riesige Resonanz darauf, sodass wir gedacht haben, machen wir es glatt nochmal und wir produzieren einen Teil 2. Das hier heute ist Teil 2, Zwänge und Rituale. Und ich frage euch, welche Rituale gibt es in eurem Leben? Also zum Beispiel Rituale beim Sex, Rituale beim Onanieren vielleicht, Rituale beim Aufstehen, Rituale beim Zu-Bett-Gehen. Und welche Zwänge beuteln euch? Vielleicht ein besonderer Aufräumzwang, ein Karrierezwang, ein Waschzwang. Es gibt unendlich viele Beispiele. Also wenn ihr mit mir über eure Zwänge und eure Rituale sprechen wollt, dann ruft mich ganz einfach an, jetzt hier live in der Sendung. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, Steffi, und Steffi ist 31 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Steffi. Guten Morgen. Ja. Ich hoffe, du hörst mich gut aus der schönen, schönen Schweiz. Aus der schönen, schönen Schweiz. Schneit's bei euch schon? Um Gottes Willen, sowas gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. Wie hoch wohnst du denn? Du, ich wohne nur 5 Kilometer bei Zürich. Ah ja, das ist ein bisschen flach. Ja, doch, ja. So Teutoburger Waldmäßig. Aber ich glaube, in der Schweiz sind die Menschen manchmal auch zwanghaft und lieben Rituale. So wie du. Ja, obwohl ich ja gebürtig aus Paderborn komme, dein heißgeliebtes Paderborn. Ja. Kannst du verstehen, warum ich hier wohne? Ja, ich kann das gut verstehen. Ja. Also, mein Zwang hat aber auch schon in Paderborn angefangen. Ja. Ich nenne es mal Zwang. Ja. Ich kann aber gut damit leben. Und zwar habe ich, ja, ich habe eigentlich mehrere sogenannte Ticks. Und zwar hänge ich zum Beispiel meine Wäsche nur mit farblich passenden Wäscheklammern auf. Also eine rote Unterhose bekommt dann auch eine rote Wäscheklammer? Wenn ich eine rote hätte, ja. Wenn du eine rote hättest. Ja. Welche Farben haben denn deine Unterhosen? Also das finde ich jetzt sehr interessant. Aber na gut, das kenne ich von dir nicht anders. Also außer schwarz und rot eigentlich alles. Schwarz wie scharf. Ich liebe Frauen mit schwarzer Unterwäsche. Oh Gott. Wow. Nee, also. Eine andere Farbe. Nein, alles Mögliche. Und man hat ja eigentlich Wäschestücke in allen Farben. Ja. Und es hat irgendwann echt mal einfach so angefangen, dass ich auch Wäscheklammern in allen Farben hatte und dann fing das so an. Also eben möglichst die gleiche Farbe. Das macht doch richtig viel Arbeit, wenn du dann deinen Wäschekorb... Ja, aber du musst immer alles zueinander sortieren. Nein, das geht schnell. Das geht schnell. Man hat das so drin. Man greift einfach zu und schon hat man die passenden Wäscheklammern. Was macht es denn mit dir, wenn du jetzt beispielsweise ein schwarzes T-Shirt aufhängst mit einer weißen Wäscheklammer? Ja gut, das, weil ich ja keine schwarzen Wäscheklammern habe, geht das. Aber es dürfen dann auch nur zwei weiße Wäscheklammern sein. Niemals eine weiße und eine grüne oder so ungefähr. Das darf nicht passieren. Wenn du alles durcheinander aufhängen würdest, also durcheinander kombinieren würdest, Wäsche und Wäscheklammern, was würdest dann mit dir anstellen? Ich glaube, da habe ich eine innere Unruhe, die kann ich gar nicht ruhig stellen. Du könntest gar nicht so lange warten, bis die Wäsche trocken ist. Nee, ich würde gar nicht, glaube ich, erst in die Verlegenheit kommen, die so aufzuhängen. Ja. Also dann lieber ohne Wäscheklammern. Also es ist ein Gefühl der Genugtuung, wenn es alles zueinander passt. Genau. Ja. Wann bist du auf die Idee gekommen? Wie lange ist das schon her? Du bist jetzt 31 Jahre alt. Ja, also... 5 Jahre. 5 Jahre. Und also das mit den Wäscheklammern. Ja, es hat sich wirklich so ergeben. Es hat sich wirklich einfach so ergeben, dass ich habe vielleicht so einen kleinen Farbtick, es muss passen, bei mir müssen auch die Socken noch zur Unterhose passen. Und irgendwie fing das einfach mal so an. Aber ich habe ja noch ein paar andere kleine Ticks. Ich bin gespannt, ja. Oh je. Als ich meinen Mann vor 3 Jahren kennenlernte und dann vor 2 Jahren hierher gezogen bin, also ich habe eingeheiratet in die schöne Schweiz, wurde mir eine schöne Plattensammlung von circa 1000 Stück kundgetan. Und die standen natürlich, wie das bei Männern so üblich ist, alle ungeordnet im Regal. Wie das bei Männern so üblich ist? Genau. Sag das mal nicht so laut. Okay. Okay, bei deinem Mann war es so. Ja, bei meinem Mann war es so. Und dann hatte ich natürlich nach einer gewissen Zeit nichts Besseres zu tun, als all diese schönen vielen Platten alphabetisch zu ordnen. Das ging nicht anders. Die mussten geordnet werden. Und das hat also wirklich 2 Tage gedauert, also inklusive Unterbrechung logisch. Also obwohl du gar nicht so sehr befasst warst mit dieser Plattensammlung, war es in dir ein tiefer Drang, dieses nach Alphabet zu ordnen alles? Und das sind ja auch 2 Drittel der Platten sind Platten, die mir überhaupt nicht gefallen, die ich mir niemals anhören werde. Die du vielleicht gar nicht kennst, die Interpreten. Genau, da mein Mann 45 ist und früher also voll die harten Zeiten durchgemacht hat, hatte also passend alles im Regal. Und wie viele Stunden hast du dafür gebraucht, um die 1000, etwa 1000 zu ordnen? Also es war auf 2 Tage verteilt mit Unterbrechung, aber zusammengerechnet würde ich mal sagen 8 Stunden. 8 Stunden. Ja, ne? Doch schon. Ja. Macht es dich jetzt auch unruhig, wenn dein Mann mal eine Platte hört und sie nicht wieder richtig einordnet und du ihm irgendwie da auf die Schliche kommst? Also ich müsste natürlich jetzt alles erst nachkontrollieren und gucken, ob auch jeder an seinem Platz steht. Aber wenn ich mal mitkriege, dass sie jemand rauszieht, dann verlange ich auch, dass die wieder an den Platz kommt. Also die junge Dame hat einen gewissen Ordnungszwang. Ja. Es muss alles irgendwie so stimmen. Ja, genau. Ja, also dann hast du dich da angesetzt, hast diese Platten geordnet, obwohl es gar nicht dein Ding ist. Ja. Was hast du uns noch zu erzählen? Ja, dass meine eigenen Bücher, die sich natürlich mit denen meines Mannes vermischt haben, müssen auch alphabetisch geordnet werden. Mhm. Bei den Kindern ist das schon wieder schwieriger. Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt 6 geworden, mein Sohn wird 11. Da ist natürlich viel an Büchern im Regal. Da kann man die nicht immer alphabetisch ordnen. Die sind so schnell durcheinander. Die werden der Größe nach geordnet. Und das ist auch das Schöne, das fällt auch keinem so auf. Mhm. Wenn Mama mal eben schnell aufräumt und putzt und sauber macht, dann zack, zack, zack. Das sieht auch schön aus für die Kinder. Ja. Und du hast auch deine Beruhigung dann, deine innere Beruhigung. Ja. Ja. Das kann's doch nicht anders. Ich habe mir gerade überlegt, wie mag es in deiner Küche aussehen? Wahrscheinlich auch super ordentlich. Jedes Gewürz hat seinen bestimmten Ort. Nee, das ist wieder so egal. Das ist egal. Das muss nicht sein. Also du nervst deine Mitmenschen auch nicht so sehr damit, dass jetzt also deine armen kleinen Kinder ständig gepeitscht werden, in jeglicher Beziehung eine besondere Ordnung zu halten. Also das mit den Platten war ja nun unübersehbar, das hat mein Mann auch mitbekommen. Aber ich glaube, diesen Kleinkram mit den Wäscheklammern, mit den Büchern der Kinder oder diese andere Tick, mein Sohn, der hat Unmengen von Legos, was ja in dem Alter normal ist. Ja. Der hat wirklich viel. Ja. Und dann versuche ich das manchmal mit dem Argument zu machen, dass ich ihm sage, so komm, du kannst doch viel besser bauen, wenn das mal wieder ein bisschen geordnet ist, weil er diese kleinen Teile unendlich lange mühsam suchen muss. Und mein eigentliches Anliegen ist aber, die alle farblich zu sortieren. Und dann habe ich diesen Vorschiebegrund, ja, ich tue das ja für dich. Und dann sitze ich da manchmal 4 Stunden am Nachmittag, auch wieder mit kleinen Unterbrechungen, bis diese blöden Steine endlich alle sortiert sind. Steffi, darf ich dich fragen, warum du so bist, wie du bist? Weißt du das? Ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein Kindheitstrauma habe. Das hat irgendwas mit der Kindheit zu tun, wahrscheinlich. Ja, aber ich finde einfach nicht. Ich habe auch ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Ich weiß es nicht. Also ich frage es nochmal. Du gehst wirklich den Leuten nicht auf den Geist damit, ne? Deinen Menschen, die dich direkt umgeben. Nein. Weil die das teilweise gar nicht richtig mitkriegen. Ich glaube wirklich nicht, dass die das mitkriegen. Weiß dein Mann das in der Tat nicht mit den Wäscheklammern? Nein, weil er auch damit der Wäsche überhaupt nichts zu tun hat. Und ich bin auch nicht so feminin oder so bewegt, dass ich jetzt sage, so jetzt häng du die mal auf. Ich glaube, ich würde auch wahnsinnig werden, weil er das gar nicht könnte. Wenn ich dann auf den Balkon gucke und sehe, dass da eine weiße Wäscheklammer auf dem roten Pulli ist, dann würde ich ja verrückt. Das ist ein Outing im deutschen Fernsehen. Aus der Schweiz heute Nacht. Ja, so ungefähr. Aber was ich mal gehört habe, das hatte ich auch vorhin mit einem, der die Vorgespräche leitet, das habe ich von vielen schon gehört, die haben diesen Tick, wenn man spazieren geht. Mhm. Und man kann so absehen, dass das nächste Auto, was kommt, ziemlich weit hinter einem oder noch vor einem ist, dass man sich so einen fiktiven Gegenstand nimmt, wie einen Gullideckel zum Beispiel, und sagt so, wenn ich den erreiche, bevor mich das Auto überholt hat, dann habe ich vielleicht heute einen schönen Tag oder so, das bringt mir Glück, oder man macht es einfach so. Das habe ich aber auch noch nie gehört. Also ehrlich, nicht? So funktioniere ich nicht beim Spazierengehen. Das mache ich schon seit meiner Kindheit und das höre ich von vielen. Das ist plemplem und ich weiß, es gibt viele schlimmere Probleme, aber ich sehe das auch nicht als Problem. Nee, das belastet mich auch nicht. Das sind so diese netten kleinen Ticks, die Leute so haben. Ja, genau. Das heißt, wenn du den Gullideckel nicht vorher erreichst, bedeutet das Unglück. Oder Pech vielleicht. Ja, aber wenn es natürlich dann passiert, dann denke ich nicht weiter drüber nach. Ach, und du bist einfach froh und gehst weiter. Ja, und dann... Ich meine, du bist ja unerschöpflich in jetzt für unser Thema. Du könntest wahrscheinlich die ganze Stunde über deine Ticks und Zwänge reden. Ja, ich weiß, du möchtest auch gerne noch viele andere drin haben. Nein, das hat mir sehr gefallen. Hast du denn noch irgendwas auf Lager? Ja, ich habe noch einen Zahlentick. Ja, bitte. Erzähl es ruhig. Ja, schön. Ich bin ganz frei. Ich habe diesen Tick mit der Zahl 4. Ja. Ich habe mal irgendwann angefangen, auch schon ewig her, bin ja schon so alt, dass ich die Zahl 4 zu meiner Lieblingszahl erkoren habe. Und da ich zwischendurch gerne mal Leitungswasser getrunken habe, also früher auch schon, dann fing ich mal an, dass es immer dann passend kalt ist, wenn man erst bis 4 zählt, bevor man das Wasser ins Glas tut. Also man stellt den Kran an. Ja, ich verstehe, 1, 2, 3, 4 und genau. Runter. Und das hat sich jetzt auch so weit ausgeweitet, dass wenn ich zum Beispiel jetzt Badewasser für die Kinder einlasse und das ist, was ja schnell passiert, einfach mal zu heiß, dann zähle ich halt bis 4. Bis 4 reicht natürlich bei Badewasser nicht. Mhm. Dann ist es 4x4. Dann zähle ich also bis 16. Und je nachdem, wenn ich meins ist zu heiß, zähle ich halt langsam. Wenn es nicht so viel braucht, zähle ich ganz schnell. Ja, so einen kleinen Zahlentick halt. Folglich musst du dich auch sehr freuen auf deinen 40. Geburtstag. Ja. Ja, ne, eigentlich schon. Oder Quersummen ausrechnen, ganz schnell. Also das finde ich alles sehr nett und sehr spannend. Aber es ist alles im Rahmen des wirklich des Normalen. Ne? Denke ich auch. Es belastet dich nicht besonders. Oder nein, überhaupt nicht. Es taucht auch, also gut, vieles merkt man auch nicht mehr, wie oft es eigentlich im Alltag auftaucht. Mhm. Aber ich denke mal, so oft ist es auch wieder nicht. Also ich mache jetzt mal Folgendes. Ich zähle jetzt mal bis 4 und dann verabschieden wir beide uns voneinander. Ne? Alles klar. 1, 2, 3. 4. Das war die nette Steffi aus der Schweiz. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Also Freunde, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Ich drücke trennen, aber es trennt sich nicht, ihr Lieben in der Regie. Was mache ich denn jetzt? Aha, wunderbar. Unser Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale. Wenn ihr mir aus eurem so ganz intimen und privaten Zwangsleben und rituellen Leben etwas erzählen wollt, was mich sehr interessiert, wählt ganz einfach 0180-5678-111. Als nächstes ist Marcel dran und Marcel ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Marcel. Ja, was hi. Was hast du zu erzählen? Ja, mein Ritual. Ja, ich bin vom Beruf erstmal Koch. Ja. Bin in eine andere Stadt gezogen, kenne da niemanden und daraus hat sich jetzt mein Ritual aufgebaut. Mhm. Ab und zu, wenn ich so einsam bin, dann stelle ich mir einen ganz romantischen Abend vor mit nur einer Person. Mhm. Und dann koche ich für zwei Personen, aber weiß, ich bin doch wieder alleine. Bei dir zu Hause? Ja. Mhm. Also du stellst dann ein richtiges Menü her oder ein richtiges großes Essen? Ja, was richtig Feines. Mhm. Und dann? Geh einkaufen. Deck den Tisch. Bereitest das ganz minutiös alles vor? Alles ganz, ja, richtig schön, so mit Kerzenschein. Und du deckst den Tisch dann auch für zwei Leute? Ja, ich deck den Tisch für zwei Leute und koche auch für zwei Leute. Mhm. Und so, nun ist das Essen irgendwann sehr schön, du kannst es ja, du bist ja Profi, ja, sehr schön zubereitet. Ja. Und dann servierst du es auf deinem Tisch? Und ja, und dann in der Zeit, wo das Essen vorbereitet wird, ja, ziehe ich mich dann noch um, dusche dann noch, ziehe mich an. Mhm. Ja, und dann, ich sag mal, stelle ich mir vor, um 8:30 wird die Person kommen, ist alles für 8:30 fertig. Hast du da eine bestimmte Person im Kopf? Ja, so, doch, eigentlich schon. Mhm. So. Das vertiefen wir gleich nochmal, erstmal, wie das dann weitergeht. Ja, und dann warte ich so 5 Minuten, die obligatorischen der Verspätung und dann passiert nichts und dann hole ich schon mal den Wein aus dem Kühlschrank und kipp dann erstmal für zwei ein und dann kommt immer noch nichts. Dann trinke ich meinen Wein aus und dann gehe ich schon mal in die Küche und mache die Vorspeise fertig. Ja, und wenn dann so eine halbe Stunde vorbei ist, dann fange ich an, sauer zu werden. Aha. Und dann esse ich meine Vorspeise. Wo isst du die? Isst du die denn an dem gedeckten Tisch oder in der Küche? Ja, an dem gedeckten Tisch. Mhm. Also die Kerzen brennen und du sitzt quasi gegenüber von dem freien Gedeck und bist sauer, weil die Person, die eigentlich nicht eingeladen war, aber du hast dir jetzt vorgestellt, dass sie eingeladen war, nicht gekommen ist und isst deine Vorspeise. Ja. Und geht das dann so weiter bis zur Nachspeise? Ja, die Nachspeise meistens nicht mehr, so bis zum Hauptgang. Mhm. Und dann, sag ich mal, bin ich so in meiner Geschichte auch so weit, dass ich sauer bin und sag, ne, jetzt ist Schluss, jetzt warte ich nicht mehr. Und dann ist das gut. Und das war's dann. Und irgendwann räumst du den schön gedeckten Tisch wieder ab, auf das zweite Gedeck. Ja, und... Also, das ist ja schon eine sehr beeindruckende Sache, die du da machst. Wie oft kommt das vor, dass du das machst? Ich sag mal so, im Durchschnitt alle 2 bis 3 Wochen. Alle 2 bis 3 Wochen. Du spielst dir da etwas vor, was dich ja selbst auch gar nicht aufbaut. Ne? Du bist einsam in deiner neuen Stadt, in der du lebst. Ja. Und setzt dich dann auch noch einer solchen Prozedur aus. Warum eigentlich? Das macht dich doch noch trauriger und einsamer, als du ohnehin dann offensichtlich schon bist. Das ist dann so der Wunsch, jemanden kennenzulernen. Mhm. Also ich habe mittlerweile auch Arbeit hier. Aber trotzdem, ich rede mit ein paar Leuten, aber ich kenne die nicht. Mhm. Und das ist wirklich, es läuft immer gleich ab, dass du einkaufen gehst, dass du alles wunderbar vorbereitest, dass du erstmal in guter Stimmung bist, obwohl du weißt, es passiert gar nichts an dem Abend. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, läuft es immer wieder ab. Ja. Kommst du dir dabei nicht selbst ein bisschen blöd vor, wenn du einkaufen gehst und dieses dann wieder vorhast zu zelebrieren? Meistens sehr hinterher. Hinterher, mh. Also du verdrängst das, während du es vorbereitest. Ja. Mhm. Jetzt verrate mir doch mal, welche Person du da immer erwartest. Oh. Ist es eine verflossene Liebe? Oder eine unglückliche Liebe? Ja, es ist eine einsame Liebe. Mit starken Voraussetzungen. Also diese Person weiß gar nicht, dass du sie liebst? Nee. Es ist auch keine bestimmte Person. Ach so, es ist doch keine bestimmte. Ich dachte, es handelt sich um einen konkreten Menschen. Nee, es ist eine Person. Egal, also so aus meiner Vorstellung. Männlich oder weiblich? Weiblich. Weiblich. Marcel, Mensch, ich wünsche dir, dass diese Person irgendwann wirklich mal dann klingelt, wenn es soweit ist. Das wäre eine Zauberei, ne? Wenn du alles vorbereitet hast und es klingelt dann wirklich und eine wunderbare Frau steht vor der Tür. Ja, nur, es ist schlimmer wäre, wenn ich die mal sehen würde und ich hätte nichts vorbereitet. Ja, ein trauriges Ritual eigentlich. Ja. In der Hoffnung, dass du bald damit einer Frau sitzt und dich nicht mehr ärgern musst bei der Vorspeise. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Marcel. Tschüss. Ciao. Helena, 20 Jahre alt. Was für ein Name? Helena. Helena. Helena. Helena. Ja. Wir beide unterhalten uns jetzt über deine Zwänge und deine Rituale. Ja, es ist also eigentlich ein Ritual. Und zwar ist es so, immer wenn es dunkel ist und ich noch mit dem Auto weg muss, gucke ich vorher, ob jemand auf dem Rücksitz bzw. im Kofferraum ist. Ehrlich, das habe ich früher auch gemacht, das ist lustig, mit dem Rücksitz. Weil ich in Krimis immer gesehen habe, dass da ab und zu irgendwelche Räuber oder Verbrecher auf dem Rücksitz sich hingelegt haben oder hinter dem Rücksitz da noch, also wo die Füße da so hinkommen. Ja, genau so ist es. Also es ist irgendwie, bei mir im Heimatstädtchen, also in der Heimatstadt, ist es halt so gewesen, dass mal eine urkomische Geschichte rumgegangen ist. Mhm. Und ich dann, als ich meinen Führerschein bekommen habe, irgendwann also so an diese Geschichte geglaubt habe, dass ich halt immer gucken musste, ob jemand im Kofferraum beziehungsweise auf dem Rücksitz liegt und sich da eventuell versteckt, um mich zu überfallen oder sonst was. Was war das für eine Geschichte? Na, eine super blöde im Prinzip. Also es ist halt eine Frau auf einer Landstraße unterwegs, einsam und allein im Auto und plötzlich liegt vor ihr ein umgeknickter Baumstamm. Mhm. Hinter ihr kommt dann plötzlich ein Auto an und sie steigt aus und guckt, was das mit diesem Baumstamm auf sich hat. Und in dem Moment, als sie halt zu diesem Auto zurückgeht, fängt das Auto, was hinter ihr gefahren ist, an, die Lichthupe zu betätigen. Mhm. Und sie hat natürlich die absolute Panik, steigt dann super schnell ins Auto, wendet und fährt ganz schnell wieder los. Mhm. Das Auto, was hinter ihr war, wendet natürlich auch und betätigt weiterhin fröhlich die Lichthupe. Mhm. Und sie wohnt dann auf einem Bauernhof und fährt dann auf ihren Hof, rennt wie die Verrückte ins Haus, schlägt die Tür hinter sich zu und nach einer Weile, sie guckt halt aus dem Fenster, merkt sie halt, dass dieses andere Auto immer noch da ist und irgendwann macht sie halt die Türen spaltweit auf und erkundigt es, ja, ihr Lieben, warum seid ihr mir hinterhergefahren, was ist denn los? Mhm. Und die erzählen ihr dann schließlich, dass während sie nach diesem Baumstamm geguckt hat, jemand in ihr Auto gestiegen ist und sich dann halt auf dem Rücksitz versteckt hat. Der kam irgendwo aus dem Gebüsch. Ja, ja, muss wohl. Und hat sie nachgeguckt, war dann da jemand? Natürlich war der weg, klar. Der war weg? Ja, ja. Oh, wie gruselig. Ja, unheimlich. Ja, wie gruselig. Seitdem plagt dich diese Angst auch. Das ja, das ist wirklich eine Angst. Nee, nee, aber es ist so, warum auch in den Kofferraum? Wenn jemand im Kofferraum wäre, könnte es dir doch egal sein. Nee, nee, ich kann den, also bei mir ist es so, dass ich einen offenen Kofferraum habe und der gibt halt Zugang zum Restfahrzeug. Es gibt eine Verbindung, einen Geheimgang zwischen Kofferraum und Innenraum. Ja, natürlich eine ganz kleine Höhle. Nein, nein, Quatsch. Es ist halt so, dass der Kofferraum eben offen ist Man kann halt so auf den Rücksitz. Also das kann ich gut verstehen, da ich das in diesen, es waren ja meistens immer irgendwelche Krimis oder amerikanischen Krimis, immer sehr schrecklich fand, da fuhren die Leute dann los und die fuhren eine ganze Weile auf einer einsamen Landstraße und irgendwann richtete sich jemand hinten auf und hielt dann die Pistole an den Hals. Genau. Und dann, weil wir alle dieses nicht so gerne mal erleben möchten, ist es klug, einfach mal nach hinten zu gucken. Ja, ja, natürlich. Ja. Allerdings, also mache ich natürlich von außen. Ich gucke halt von außen. Ist klar, ja, ist mir schon klar. Wenn du erstmal drin wärst, wärst du heikel. Allerdings. Ich danke dir für die kleine Geschichte, die du uns erzählt Problem. Hast. Tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. Siegfried, 54 Jahre alt. Zum Thema Zwänge und Rituale. Ja, erstmal schönen Dank für deine Sendung, die du sehr gut gestaltest. Und dann möchte ich mal sagen, es gibt Zwänge, die auch sehr, sehr krank machen. Das glaube ich, ja. Zum Beispiel, bei mir sind es Kontrollzwänge. Mhm. Kontrollzwänge sind bei mir eben so, dass ich nicht aus dem Haus gehen kann und mehrmals gucken, ob alles okay ist. Was heißt denn alles okay? Also jetzt Fenster zu, Gas zu. Und wenn ich dann an der Tür bin, dann geschieht es, dass ich doch nochmal zurückgehen muss und dass mich das so weit bringt, dass ich dann manchmal gar nicht aus dem Haus gehe, dass ich dann lieber in der Stube bleibe. Ja, also du hast ein Haus, du bist Eigenheimbesitzer. Nein, nein, ich bin kein Eigenheimbesitzer, ich habe hier eine abgeschlossene Wohnung. Eine Wohnung, also die ist dann auch nicht so riesengroß, das ist eigentlich relativ schnell kontrolliert. Ja, und trotzdem, wenn ich dann, ich meine, ich weiß zwar, es ist alles okay, und wenn ich dann an der Tür bin, zwingt mich trotzdem nochmal etwas zurückzugehen. Welche Gedanken kommen am häufigsten vor? Also denkst du, vielleicht habe ich das Fenster doch nicht zugemacht oder ist der Gashahn vielleicht doch auf? Gibt es da immer dasselbe? Ja, genau so. Es könnte irgendwas passieren, woran ich dran schuld sein könnte. Also ich möchte, und ich sage mal, dass alles perfekt sein muss. Hast du denn dann so einen Routine-Rundrumgang schon, bevor du losgehst? Ja, das kann man fast so nennen. Zähl mal auf, was du alles kontrollierst. Ja, ich kontrolliere, wenn jetzt um die Weihnachtszeit kommt, sind alle Kerzen aus. Und das passiert mir dann mehrmals. Das passiert mir mehrmals, dass ich dann reingehen gucken muss, Adventskranz, okay, alles okay. Sind sie auch wirklich aus? Das sind auch dreimal gucken. Ja, dreimal gucken. Mhm. Dreimal gucken reicht nicht. Ja. Ich sage mal, gucken ist ja normal. Aber wenn das jetzt mehrmals ist, ist es eine Krankheit. Klar. Gut, ja? die Adventskerzen. Dann was noch? Fenster, hast du gerade gesagt. Fenster und Gashahn. Und alle möglichen Dinge, die mich da... Elektroplatten. Elektrische Geräte. Nicht nur Platten, ich sage mal elektrische Geräte, alles was so ist. Ne? Und das bringt mich, und das macht krank. Und ich sage jetzt mal... Es macht krank. Hat es dich schon krank gemacht? Hat mich krank gemacht. Inwiefern? Ich kann das jetzt, möchte das jetzt nicht so sagen. Ich war auch schon zur Therapie, aber es waren alles Verhaltenstherapien. Nicht, dass man drauf eingegangen ist, auf Zwänge. Und also bei dir ist das so, dass dich das wirklich in deinem Leben krank gemacht hat. Ja, und behindert auch, ne? Und behindert. Und behindert gemacht hat. Und ich sage mal, ich bin durch eine Sendung im Fernsehen auf die Deutsche Gesellschaft für Zwangskrankheiten gekommen. Und da möchte ich eigentlich sagen, wenn es irgendwie Leute gibt, die jetzt die Sendung sehen. Ja. Ich sage mal, die Deutsche Gesellschaft für Zwangskrankheiten hat im gesamten Bundesgebiet Selbsthilfegruppen, beziehungsweise Ansprechpartner. Ich sage mal, ich bin auch ein Ansprechpartner. Ja. Ich sage mal, man kann sich eigentlich besser mit Leuten unterhalten, die so etwas selbst schon durchlebt haben. Klar, ja. Selbst die Angehörigen können ihn manchmal nicht verstehen. Und es ist auch schlimm, dass man manchmal sogar schon die Angehörigen mit zwingt. Lebst du alleine? Oder lebst Nein, ich lebe nicht alleine. Ich lebe in Familie. In der Familie. Das heißt, die Familie nervt das schon sehr. Die Familie nervt das. Ja. Wie viele Jahre trittst du das mit dir rum? Oh, ich muss schon sagen, 20, 25. 20 Jahre. Hast du den Eindruck auch, dass du, je älter du geworden bist, desto schlimmer ist es geworden? Ja, finde ich fast sagen. Wie sehr denn genau behindert ist dein Leben? Kann es passieren, dass du deshalb zu spät zur Arbeit kommst oder zur Verabredung? Oder? Das ist alles gewesen. Das ist alles gewesen. Alles gewesen. Obwohl ich das selbst nicht möchte, aber durch diese Zwänge ist es immer wieder dazu gekommen. Bist du noch berufstätig? Nein, leider nicht. Nicht mehr. Hat das damit zu tun? Ja. Das hat damit zu tun? Ja. Erklär das mal. Also bist du deshalb zum Rentner geworden? Wegen dieser Erkrankung? Ja. Also ist es diagnostiziert bei dir auch wirklich als psychische Erkrankung? Als Zwangsneurose. Als Zwangsneurose. Hattest du das während... Was hast du vorher beruflich gemacht? Oh, das möchte ich jetzt nicht. Ist ja egal. War das bei deiner Arbeit auch so, dass du da solche Verhaltensweisen hattest, dass du ständig irgendwas kontrollieren musstest? Oder ist das nur in deiner Wohnung so? Nee, es war da auch so. Ich war da eigentlich auf der Arbeit ein Perfektionist. Es musste selbst alles dort perfekt sein. Ist vielleicht die nächste Stufe von Perfektionist das zwanghafte Verhalten und Handeln? Möglich. Möglich. Möglich. So, nun hast du professionelle Hilfe aufgesucht, bist in der Deutschen Gesellschaft oder bist aktiv für Zwangserkrankungen? Ja, ich bin aktiv. Hast du den Eindruck, dass es dir da ein bisschen besser durchgeht und dass es bergauf geht? Ja, ich sage mal, man kommt dadurch mit Leuten in Kontakt. Und ich bitte auch darum, wenn jemand Interesse daran hat, sollen sie sich ruhig an die Deutsche Gesellschaft für Zwangskrankheiten in Osnabrück wenden und vielleicht könnten sie dann, ich sage mal, Ansprechpartner finden. Ja, das ist ein guter Tipp. Deutsche Gesellschaft für Deutsche Gesellschaft für Zwangskrankheiten. In Osnabrück. Jetzt sag mir bitte mal noch, wenn du das so lange, wenn du so lange darunter gelitten hast, hat dein Familienleben, deine Ehe auch darunter gelitten? Oft. Mhm. Oft. Das Verständnis der Angehörigen ist manchmal nicht da. Mhm. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Mhm. Und wie ist deine Frau damit umgegangen? Manchmal versteht sie es und manchmal versteht sie es nicht. Mhm. Ist es denn jetzt auch so, wenn du in der Wohnung bist, also gar nicht mal, wenn du rausgehen willst, dass du sogar, wenn du in der Wohnung bist, auch rumrennst und guckst, ob bloß alles in Ordnung ist? Nee, das ist nicht. Also wenn du erstmal... Wenn ich in der Wohnung bin, dann weiß ich ja halt, du kannst ja mal kurz, nicht, dass ich... Da wirft man eben nur mal so einen Blick hin, mhm. Da ist es nicht so schlimm. Also in der Wohnung heißt, du bist eigentlich völlig entspannt. Ja, in der Wohnung geht es. Also das war jetzt ein Beispiel dafür, wie das auch alles sehr ernst enden kann. Ne? Ja. Vorhin am Anfang haben wir so Schmankerl gehört, wo man drüber lachen kann. Bis zum gewissen Sinne ist es ja normal, mhm. dass man kontrolliert. Mhm, ne? Klar, ja. Aber wenn es dann in den Zwang reingeht, dann ist es krank. Also dein Tipp war auf jeden Fall sehr gut mit der Deutschen Gesellschaft für Zwangskrankheiten, Osnabrück. Ich danke dir sehr dafür und wünsche dir in der Eigentherapie, man muss ja selbst auch sehr viel daran tun, alles Gute und viel Erfolg. Danke. Jürgen, tschüss. Ebenfalls vielen Dank für deine gute Sendung. Vielen Dank. Tschüss, Siegfried. Ich betrachte dich manchmal selbst als Psychologen und ich sage, du hilfst mir manchmal sehr. Das freut mich. Du hörst mir. Das freut mich sehr. Siegfried. Selbst deine Sendung sehen ist schon eine Sucht. Hey. Tschüss, Siegfried. Tschüss. Wiederhören. Jetzt ist der Martin dran und Martin ist 17. Hi, Domian. Hi, Martin. Was ist denn mit dir los? Ja, also mein Thema ist Numeromalie. Numeromalie? Ja, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Also das, was ich habe, das ist Numeromalie. Und zwar geht es bei mir um Eckzählen. Mhm. Ich komme also in irgendeinen Raum rein, habe jetzt gerade nichts zu tun, nehme mir mal an, es wäre das Badezimmer beim Arzt und ich fange an, die Ecken zu zählen. Ja. Und das ist also seit ungefähr 3 Jahren mittlerweile, dass ich halt da reinkomme und sehe dann halt irgendwie die Bilderrahmen haben 4 Ecken, die Bücher, die da rumliegen, die Zeitschriften haben dann auch 4 Ecken und dann wird das also zusammengezählt und dann komme ich auf eine Eckenzahl und dann bin ich befriedigt, wenn ich alle Ecken gezählt habe. Dann bist du befriedigt. Genau. Siehst du mich im Fernsehen oder hörst du mich im Radio? Ich sehe dich auch im Fernsehen. Hast du hier auch mal meine Ecken gezählt, die du auf dem im Fernseher, auf dem Bildschirm sehen kannst? Habe ich eben flüchtig. Hast du flüchtig? Wie viel waren es denn? 57. 57? Ja, ich sehe ja nicht alles. Nee, du siehst nicht alles. Deswegen kann ich das nicht nachkontrollieren, weil ich nicht genau weiß, wie viel nur rüberkommen. 57 Ecken. Ja. Nachdem du das gezählt hast, warst du befriedigt. Ja. Also wenn es ganz krass ist, also dann fange ich an, die Ecken von Buchstaben zu zählen. Also Buchstaben haben ja nun auch Ecken. Ja. Aber es kommt drauf an, welcher Schrifttyp das ist. Mhm. Ist klar, ja. Dementsprechend Ecken sind das. Also wenn du zum Beispiel einen Schrifttyp hast, Times New Roman, der hat weniger Ecken als zum Beispiel ohne Serifen, mit Areal. Ja. Und dann, wenn man dann irgendwie total Langeweile hat oder so, dann sitze ich zum Beispiel irgendwie in der Bushaltestelle und sehe dann irgendein Plakat und dann fange ich an, von dieser Werbeschrift die Ecken zu zählen. Aber Martin, es muss dich doch dann anöden, in deinem Zimmer zu sitzen, weil du längst weißt, wie viele Ecken dein Zimmer hat. Nee, das ändert sich ja jeden Tag. Ach so, welche Gegenstände da reinkommen oder genau, was? Genau, wenn mein Bruder jetzt irgendein Buch hier reinlegt oder so, was ich nicht weiß. Hast du eine gute Gelegenheit, direkt wieder zu zählen? Habe ich erstmal wieder Gelegenheit zu zählen, aber wenn ich das nicht weiß und der fehlt mir, der hätte ein Buch über mir irgendwo hingelegt oder so, dann muss ich erstmal gucken, wo das ist und ob das noch da ist, ob sich jetzt die Ecken verändert haben. Martin, ist das so zwanghaft? Das nehmen wir mal den Fall, du besuchst einen Freund, bei dem du längere Zeit nicht warst. Du kommst in das Zimmer von deinem Freund. Kannst du am Anfang gar nicht so dem Gespräch folgen, weil du erstmal so überall rumgucken musst, wie viele Ecken da sind? Nee, also so ganz krass ist es nicht. Also es ist extrem dann, wenn ich mich langweile, wenn also nichts los ist. Und wenn du alleine bist in einem Raum? Wenn ich alleine bin. Mhm. Wenn er mich 5 Minuten alleine lässt, dann habe ich schon wieder Ecken gezählt. Mhm. Und es war eine ganz witzige Szene gewesen. Und zwar war ich mit meiner Freundin, sage ich jetzt mal intim. Mhm. Und irgendwann kam es dann dazu, dass wir also das Kondom rausziehen mussten. Mhm. Und Kondomverpackung hat 4 Ecken normalerweise. Mhm. Ja. Und auf einmal murmelte ich dann so vor mich hin, so 4526. Genau, und sie fragte mich dann auf einmal so, was hast du denn jetzt? Achso, ja, schon gut. Da hatte ich also jetzt die 4 Ecken, die jetzt bei dem Kondom aufgetreten sind, wieder dazugerechnet. Wozu gerechnet? Ach, zu den Ecken, die ich schon in meinem Zimmer hatte. Also, die arme Freundin, die war da völlig verwirrt. Ja, war sie auch. Ich habe ihr das hinterher erklärt und sie dachte, ich bin doch verrückt. Nachdem du die 4000 ausgesprochen hattest, 4000 ja, genau. Und so und so, ist es denn dann... Sie hat wahrscheinlich vermutet, ich hätte jetzt die 4000 für Freunde. Wahrscheinlich, da hätte ich als Frau auch vermutet, wenn ich da mit dir zusammengelegen hätte. Ging es denn dann weiter zur Sache auch? Ja, ging noch weiter. Also das hat das sie dann... Das war kein Problem. Ja. Ich habe auch schon, also in diesem Artikel ging es darum, dass es also ganz verschiedene Bandbreiten gibt von dieser Krankheit, von dieser Numeromalie. Numeromalie. Ja. Und zwar gibt es Leute, die haben wir eben im Vorgespräch schon erzählt, die dann zum Beispiel die ganzen Busfahrpläne auswendig können. Die also von dem ganzen Stadtgebiet die Busfahrpläne auswendig wissen oder sich irgendwelche Zahlenkolonnen merken. Ja, das habe ich auch schon gehört, auch hier in der Sendung schon gehört. Bei dir bezieht sich das aber nur auf die Ecken. Nur auf Ecken. Also, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal angefangen hast, Ecken zu zählen? Das allererste Mal war es wirklich in einem Wartezimmer. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 14. Bist du Schüler noch? Ich bin noch Schüler, ja. Dann gehen wir natürlich jetzt alle davon aus, dass du auch gerne in deinem Klassenzimmer sitzt und Ecken zählst. Wenn dich mal der Unterricht wieder langweilt, wie wahrscheinlich so oft. Ja, das ist eine ganz tolle Nebenbeschäftigung. Also, das fällt auch nicht so oft, das ist ganz praktisch, weil wenn die anderen halt immer so malen oder Briefchen schreiben oder so, dann kann es mal vorkommen, dass der Lehrer dann die ganzen Sachen wieder einsammelt. Und dann, was habt ihr denn da Schönes? Oder hör mal auf, Kunstwerke zu zeichnen. Und ich sitze dann da, gucke durch den Raum, zähle die Ecken und es merkt keiner. Das kann man auch wunderbar in der Kirche machen zum Beispiel. Gehst du in die Kirche? Ich gehe eigentlich fast jeden Sonntag in die Kirche. Ja, ne? Da kannst du es doch auch. Da ist man da ganz meditativ, wenn man da so still sitzt und zuhört. Aber bei uns ist es eigentlich relativ einfach. Also wir haben halt Stühle in der Kirche und keine Bänke. Und da ist halt jeder Stuhl, da hat 26 Ecken. Und dann zählt man halt einmal die Stühle durch und dann multipliziert man das und dann weiß man, wie viele Ecken schon allein die Stühle haben. Und dann sieht man die Stufen und so geht das dann weiter. Du bist ja dann auch ein genialer Kopfrechner, ne? Ja, hat man sich so antrainiert. Also wenn du das gezählt hast und multipliziert hast und weiß ich was alles und irgendwann dann eine Zahl ermittelt hast, dann ist es auch gut. Dann kannst du ganz entspannt wieder der Predigt hören. Dann ist es gut, ja. Aber wenn dann irgendwas Neues wieder reinkommt, dann musst du vielleicht wieder das tun. Du solltest mal hier nach Köln, in Kölner Dom kommen. Hättest du ein Späßchen. Ich glaube, da kenne ich dich mal raus. Da könntest du dich den ganzen Tag wunderbar aufhalten und nur irgendwelche Zahlenkolonnen zusammenrechnen. Wie viele Ecken gibt es denn in eurer Küche? In unserer Küche ist immer ganz unterschiedlich, halt je nachdem, was drin ist. Also meistens um die 6000. Um die 6000. Jetzt erklär mir das nochmal mit dem Multiplizieren. Was und warum multiplizierst du dann? Ja, das ist einfacher halt. Ne? Wenn ich jetzt jeden einzelnen Stuhl zählen wollte. Ach so, ist klar, ja. Ach so. Das würde ja viel zu lange dauern. Ja, ja, ist klar. Ein Stuhl und der andere Stuhl, wenn der genauso aussieht, hat genauso viele Ecken. Ist ja klar. Gibt es einen Raum, der so an der Top-Spitze steht, mit den meisten Ecken, wo du schon mal warst? Ich war mal in einem großen Festsaal, habe ich eben auch schon erzählt. Und zwar war das also eine riesen Geburtstagsparty von meiner Patentante. Und da war ich also vorher eine halbe Stunde alleine drin, in diesem Raum. Und habe da halt so ein bisschen gedeckt und solche Geschichten gemacht. Und dann habe ich auch angefangen, da die Ecken zu zählen, weil es dann irgendwann langweilig wurde. Ja. Und da bin ich auf über 23.000 Ecken gekommen. Nein, 23.000 Ecken. Man glaubt gar nicht, wie viele Ecken irgendwelche Sachen haben. Kann man fast gar nicht glauben jetzt. Nein, ist wirklich so. Also, wenn man alleine davon ausgeht, dass ein Stuhl zum Beispiel, wie ich eben schon 26 Ecken hat, je nachdem, was für ein Stuhl das ist, wenn da jetzt 80 Stühle in einem Raum stehen, dann kommt man schon auf über 1600 Ecken. Ja. Du bist ganz schön Jeck, Martin. 160, sorry. Entschuldige, ich habe auch gerade mitgerechnet. Kann doch was nicht stimmen. Ja, ist ja nicht. Kommt wieder Aufregung jetzt. Ja, na klar. Hast du das Wissen, dass Menschen außer deiner Freundin, mit der du intim warst, wissen das andere Menschen auch? Nee, ich habe das so noch nicht erzählt. Ehrlich, ne? Das ist zu peinlich. Ich komme immer noch an, zieh mal die Ecken in meinem Ranzen oder sonst echt. Jetzt wird, ich sehe es ja schon kommen, du sitzt in den nächsten Tagen in der Schule, im Mathematikunterricht, und da sagt der Lehrer irgendwie ganz cool und ganz trocken zu dir, Martin, hör jetzt auf mit dem Eckenzählen. Weil der Mathelehrer natürlich heute Nacht hier zugeschaut hat. Ich hoffe nicht. Und dich an der Stimme erkannt hat. Du Eckenzähler. Ja, was will man dann machen? Ich finde das sehr schön. Und zähl du weiter brav deine Ecken. Und wenn du mal ein super, fast ins Guinness-Buch der Rekorde kommen könntest, weil du irgendwas entdeckt hast, weil da so viele Ecken sind, rufst du mich nochmal an. Mach ich. Ne? Versprochen. So verbleiben wir. Und wenn du mal im Kölner Dom warst, rufst du mich auch an. Okay, mach okay. ich. Tschüss, Martin. Ciao. Tschüss. 1.34 Uhr, 45 Sekunden. Und jetzt noch mal Päuschen. 1.35 Uhr, 50 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Zwänge und Rituale. Erzählt mir von euren ganz intimen und geheimen Ritualen. Vielleicht, da haben wir noch gar nichts von gehört, vielleicht beim Sex, vielleicht beim Aufstehen. Welche Zwänge habt ihr? Da gibt es witzige Sachen, wie wir es gerade gehört haben, und es gibt aber auch ernste Sachen, die schon in den Krankheitsbereich reingehen. Welche Zwänge beuteln euch? Wenn ihr mich anrufen wollt, ihr könnt mich aus Deutschland anrufen und ihr könnt mich auch aus dem Ausland anrufen. Unter dieser Nummer hier 0180-5678-111. Und ihr könnt mir auch faxen aus Deutschland und aus dem Ausland unter 0180-5678-110. Und wenn ihr faxt, nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können, um euch in die Sendung zu stellen. Und solltet ihr im Besitze eines Bildtelefons sein, dann könnt ihr euch gerne bei uns hier auch melden. Wir können euch auf den Sender, auf den Fernsehsender schalten. Und das heißt, ich kann euch dann auch sehen, was mir gut gefällt. 0180-5678-111. Jetzt ist Anja dran. Anja ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Anja, Zwänge oder Rituale? Zwang. Und zwar folgendes. Ich habe mal einen Zwang gehabt und habe den allerdings erfolgreich überwunden. Aber ich dachte, ich erzähle dir das mal. Vielleicht hilft es ja irgendwem weiter. Ja, erzähl. Und zwar folgendes. Ich habe immer so im Alter von 14 fing das an und steigerte sich dann so über diverse Geschichtchen, bis das dann darin gipfelte, dass ich nicht mehr über den Bürgersteig gehen konnte, ohne meine Schritte mitzuzählen. Mhm. Das heißt, nur auf dem Bürgersteig? Ja, überhaupt, wenn ich über irgendwo gelaufen bin oder so gegangen bin, dann habe ich meine Schritte so mitgezählt und so 10, 20 und so, und dann hörte ich, weiß ich nicht, irgendwo ein Auto kommen, und dann dachte ich so, wenn das Auto dich erreicht und du hast bis dahin 50 Schritte gemacht, dann ist aber was los. So, und wenn ich dann, meistens bin ich dann schneller gegangen, um die, um halt die richtige Zahl der Schritte dann gehen zu können, ne, bis zu diesem Stichpunkt dann. Ja. Das ist ja wie mit dem Gullideckel vorhin. Ja, deswegen, ich fühle mich auch total daran erinnert, wie ich das da so erzählte. Ja. Und also das waren richtige Angstzustände, die dann da auch bei auftraten. Mhm. Ne? So bis hin zu so richtig Herzrasen und Panikgefühl. Also es war ganz krass. Bezog sich das auch auf Schritte innerhalb von Gebäuden? Also wenn du beispielsweise durch einen Schulflur gegangen bist oder sowas? Oder nur draußen? Nee, nur draußen. Das wurde dann schlimmer. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ja, jetzt. Im Krankenhaus dann? Nee, nicht dann. Im Krankenhaus. Das war immer der Weg morgens zum Frühdienst. Ach so, alles dunkel und sowieso ein bisschen unheimlich. Und dann war das immer ganz besonders. Also wenn da eins zum anderen kam, dann wurde das immer ganz schlimm. Ne? Und dann, also immer Schritte gezählt. Immer und Schritte immer so gezählt. Markierungen dir selbst vorgenommen, und wenn du die erreichst. Ja, genau, dann, genau. Ja. Und wenn ich dann so und so viele Schritte machen konnte bis zu dieser Markierung, dann war okay. Oder wenn ich, dann war das so, wenn ich jetzt, du hast ja so eine bestimmte Schrittlänge, ne? So, und dann dachte ich, so, wenn du jetzt diese drei Schritte mit dieser Schrittlänge weitergehst, dann kommst du da vorne auf diese Markierung, ne? Mhm. Und dachte ich, wenn du dann da auf diese Linie trittst, dann ist auch, bricht die Panik das auf. Das heißt, du bist oft dann zum Dienst schon völlig fertig mit den Nerven gekommen. Ja, nee, ganz so krass war. Also, ja, irgendwie habe ich mich dann zusammengerissen. Ja, also, ich bin jetzt auch nicht in irgendeiner Therapie gewesen oder so. Und das hat so mit 14 auch ganz irgendwie einfach so angefangen, mit so einer Schnapsidee vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mit so Verfolgungszuständen dann angefangen, und das ist dann immer mehr so geworden. Mhm. Und ich habe einfach mal so den Verdacht, weil jetzt ist es ja weg. Mhm. Also das ist dann, hat sich dann irgendwie ausgelebt oder so. Jetzt erzähl uns mal, wie das weggegangen ist, wie du das gemacht hast. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe mir dann immer so, das sind so Sekunden, die sind dann wie Ewigkeiten. Da denkst du dir ja dann so deine Gedanken. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ist ja alles sowieso Blödsinn. Was machst du denn hier? Also wenn du das irgendwem erzählst, der hätte ja so völlig so abgedreht Und dann habe ich gesagt, ach komm, ist doch eh Blödsinn in den Situationen dann selber. Ne? Mhm. Hatte aber dann trotzdem diese Angst. Also ich habe die dann irgendwie beiseite gedrückt und habe dann einfach so meine Sachen weitergemacht, die also ich so machen musste. Ich vermute, du hast es noch rechtzeitig gemacht. Ne? Mhm. Wenn es vielleicht zu sehr sich noch eingeschliffen hätte, wärst du da unter Umständen gar nicht durch die Eigenhilfe weggekommen von. Ja, denke ich mir mal auch. Aber jetzt zählst du überhaupt keine Schritte mehr. nee, jetzt zähle ich Kacheln im Badezimmer. Ehrlich? Nee, ach, das ist harmlos. Also manchmal, wenn du auf dem Klo sitzt und du hast eine längere Sitzung vor dir, dann zählst du die Kacheln rund um dich herum. Ja, das ist witzig. Wie viele Kacheln habt ihr denn in eurem Badezimmer? Oder also, das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, hier zu Hause habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Ah ja, das ist auch schon, wie gesagt, eine Sache länger her. Ja. Und ich vermute mal, in der Ausbildung, da habe ich mich selber so ein bisschen mehr kennengelernt, was ich überhaupt so kann und alles so, ne? Ja. Und was ich für viele Stärken habe und so, wo meine Schwächen sind, habe ich einfach selber ein bisschen mehr kennengelernt. Und irgendwie, ich habe da gar nicht drauf geachtet, mir fiel das jetzt nur durch die Sendung auf, das ist irgendwie jetzt weg. Kam die Erinnerung wieder und das ist ja. Ja, genau, ja. Dachte ich, Moment mal, wo ist es denn geblieben? Anja, ja. Danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ismet ist jetzt an der anderen Leitung, am anderen Ende, 30 Jahre alt. Jawohl. Ismet. Hallo, hier ist Ismet. Ja. Also, du hast auch einen bestimmten Zwang oder ein bestimmtes Ritual? Was heißt bestimmter Zwang? Also ich habe etliche Zwänge, wenn man es so nimmt. Also zum Beispiel früh morgens aufstehen, duschen, in die Stadt gehen, zurückkommen, duschen. Wie? Jeden Morgen dasselbe? Ja, nicht nur jeden Morgen, sondern also das verbreitet sich auf den ganzen Tag. Wie, das heißt, du hast einen Duschzwang, oder was? Ja, unter anderem. Was denn noch? Das andere ist dann so zum Beispiel Staubwischen und so. Also ich sitze auf dem Sofa, schau fern und dann denke ich, oh Gott, die Bilder müssen mal wieder abgewischt werden und so. Ich hoffe, dass du jetzt nicht während unseres Gespräches mit einem schnurlosen Telefon durch die Wohnung gehst und Staub wischt. Nein, noch nicht. Das könnte noch kommen. Könnte noch kommen, ja. Also Duschzwang, Putzzwang. Ja. Ne, quasi Putze. Was noch? Das reicht eigentlich schon, aber gibt's noch was? Im Prinzip reicht das erstmal, ja. Wie viel Mal am Tage duschst du? Duschst du, ein schwieriges Wort. Ja, also somit ich außer Haus gehe und denke, also ich muss unter die Menschen. Dann fange ich an zu duschen, gehe außer Haus, dann komme ich zurück, dusche mich wieder. Also es ist so zwischen 8 bis 10 Mal. 8 bis 10 Mal, das ist schon viel. Aber wenn du einen Tag zu Hause verbringen möchtest für dich ganz alleine, lebst du alleine? Im Moment ja. Das heißt, wenn du ganz alleine mal einen Tag verbringen möchtest, kann es sein, dass du gar nicht duschst? Nein. Also so weit geht's dann nur doch nicht. Nein, so weit geht's nicht. Also dieses Ritual, also früh morgens aufstehen, duschen, ist auf jeden Fall drin. Mhm. Ja. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Also 8 bis 10 Mal am Tag duschen, finde ich auch. Das ist schon nicht mehr lustig. Mhm. Wie lange duschst du denn dann? Also erstmal richtig durchseifen und so weiter und mit Wasser abschweifen und dann fühle ich mich sauber. Jedes Mal wird alles eingeseift? Ganz genau. Dann ist deine Haut doch schon super spröde mittlerweile. Ja, die schuppt sich auch ziemlich. Also ich muss dann mit Öle arbeiten und so weiter, damit das wieder okay wird. Ne? Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann frisch aus der Dusche herauskommst? Wie würdest du dein Gefühl dann beschreiben? Also ich komme mich frei vor und sauber eben einfach. Und rein, frei und sauber. Ja, gesellschaftsfähig einfach. Gesellschaftsfähig. Und wie, erzähl noch ein bisschen über dieses Putzen und Staubwischen. Ist das wirklich nur Staubwischen oder läufst du auch mit dem Putzlappen durch die Wohnung? Ja, genau, das mache ich auch. Dann ist also deine Wohnung wie geleckt. Ziemlich, ja. Das hast du gerade so zögerlich gesagt, als ich dich fragte, lebst du allein? Hast du gesagt, im Moment hast du mal längere Zeit oder bis vor kurzem mit jemandem zusammengewohnt? Ja, ich hatte eine Beziehung und die ist eigentlich daran gescheitert, also weil... Daran gescheitert. Also da war die Kerze krumm gestanden, dann musste die wieder gerade stehen. Und die Kerze? Ja, ganz genau. Und dann musste ich irgendwie die Haare im Bad entfernen, weil man sich davor geduscht hat oder mal durchgekämmt hatte. Mhm. Und dann irgendwann den Schrank abwischen und dann hatte man keine Zeit, einen Fernseher zu schauen oder zu kuscheln oder sonst was. Mhm. Hattest du das, wenn du mit deiner Freundin... du warst mit einer Frau zusammen, gehe ich von aus? Hast du gerade gesagt, ja. Wenn du mit deiner Freundin geschlafen hast, hast du dann auch direkt danach geduscht? Ja, ganz genau. Mhm. Also wir waren eigentlich mit dem Sex fertig, dann habe ich gesagt, ich muss mich kurz frisch machen. Mhm. Und dann bin ich... Also du hast dich nicht vorher frisch gemacht? Obwohl du ja sowieso... Vorher auch, natürlich. Aber danach dann auch sofort wieder? Danach sofort wieder, Das hat die Freundin natürlich auch genervt. Ne? Ja, sie hat dann irgendwann auch gesagt, du stresst dann mich und was stehst denn jetzt auf? Ich wollte noch irgendwie in die Arme liegen oder sonst. Klar. Ja, ich wollte dann halt lieber duschen. Wie viel Mal spülst du zum Beispiel die nicht benutzten Gläser in eurem Küchenschrank? Das eigentlich weniger, aber das Problem ist, somit bei mir irgendwie ein Glas rumsteht oder irgendwas benutzt worden ist, wird es umgehend abgespült. Und poliert, also da. Also in der Küche steht nie mal, wie bei uns allen, mal ein gebrauchter Teller oder benutztes Glas, das gibt's ja alles gar nicht. Das ist für dich ein Gräuel. Wenn da so etwas stünde, beschreib dann mal für uns dein Gefühl. Nimm mal an, in deiner Küche stehen 3 benutzte Teller und 5 dreckige Gabel. Die stehen in der Spüle. Was würde das bedeuten für dich, wenn das so wäre? Ja, also ich komme in die Küche rein, setz mich eventuell hin, schau die Sachen ständig an und ja, rauch vielleicht die Zigarette dabei und spüle das Zeug dann nebenbei ab. Das könntest du gar nicht ertragen. Also das ist der mildernste Fall. Ja. Also im Extremfall, also gehe ich wirklich rein, Wasserhahn auf, Spülmittel rein und spüle das Zeug ab. Poliere das, räume das weg und dann setze ich mich hin, rauche Zigarette. So, nur ist das, was du gestern beschrieben hast, klingt alles kurios und man schmunzelt vielleicht auch so ein bisschen, aber das ist ja nicht zum Lachen. Es ist dir klar, dass das eigentlich ein sehr ernsthaftes Problem für dich darstellt? Es ist ein großes Problem. Also ich war auch in einer Klinik im von Juni bis September und psychosomatische und ja, eigentlich bin ich wegen meiner Depressionen da reingekommen und da wurde auch ziemlich wach, dass ich eben diese Zwänge auch habe. Haben die dir helfen können, die Leute? Ja, eigentlich, also im Prinzip ganz gut. Also meine Depressionen geht mir viel besser. Aber du duscht immer noch. Ja, diese Zwänge sind immer noch geblieben. Ja. Wie viele Jahre hast du das eigentlich schon? 30 bist du jetzt alt? Ich habe das ungefähr seit 5-6 Jahren. 5-6 Jahren. Fängst du auch so schleichend an oder Schlag auf Schlag? Es fing schleichend an. Also schleichend, also dass man sagen tut, okay, ich müsste mal das und das wegräumen oder das und das in der Wohnung aufräumen. Genau. Und dann hat sich das natürlich gesteigert. Vor lauter Aufräumen hat man dann irgendwo das Putzen angefangen und dann die Teppiche jeden Fussel rausgezogen, jede Franse gebürstelt und wahrscheinlich bist du auch in deinem Badezimmer und in deiner Toilette ausgesprochen pingelig, ne? Ganz genau, ja. Also nach dem Haare föhnen oder Haare waschen und so, wenn dann sehr viele Haare rumliegen, dann wird der Lappen genommen, Essigreiniger und wird sauber gemacht. Mit Essigreiniger? Ja. Und das Klo wird wahrscheinlich auch immerzu desinfiziert, ne? Ganz genau. Also eine Krankheit kann man sich bei dir auf der Toilette nicht holen. Kann auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, was machst du beruflich? Ich bin selbstständiger Kaufmann. Selbstständiger Kaufmann. Bist du denn dann in deiner Firma, auch in deinem Büro, auch so drauf? Und das macht mir weniger aus. Also es geht eigentlich bei mir im Prinzip eher ums private Bereich. Privater Bereich. Also Wohnung und so weiter. Also das Büro musst du nicht ständig wienern und aufräumen? Muss ich nicht unbedingt. Nein. Also da ist der Schreibtisch schon halbwegs ordentlich, aber nicht irgendwo pingelig. Ja. Wie machst du denn das dann? Hast du in deinem Büro nebenan auch eine Dusche, dass du da ab und zu mal duschen kannst? Oder fährst du zwischendurch nach Hause? Ja, ganz genau. Ich wohne genau neben der Firma. Ach so. Und also da habe ich eine Zweitwohnung, habe ich ein Apartment und dann gehe ich jeden Tag, wenn ich dann in die Firma gehe, dann noch duschen. Wissen deine Mitarbeiter davon? Nein. Nein, das weiß keiner. Also ganz wenige Leute nur. Ganz genau. Gibt dir das nicht sehr zu denken, dass deine Freundin dich deshalb verlassen hat, dass eine Liebe zu Bruch gegangen ist wegen dieser Angelegenheit? Doch schon. Also ich meine, sie hat immer gesagt, du bist krank, du bist putzkrank. Mhm. Ne? Also ich habe das nie für bare Münze gehalten, weil ich habe mir gesagt, okay, Ordnung muss sein und am Samstag muss die Wohnung edipetete sauber sein und so weiter. Aber ich habe nie gemerkt, dass ich dann selbst unheimlich putze und dass ich dadurch Termine versieben tue, Verabredungen versieben tue. Also da hat ja der Siegfried vorhin angerufen und er hat erzählt von der Deutschen Gesellschaft für Zwangskrankheiten in Osnabrück. Das wäre für dich vielleicht auch ein ganz guter Tipp, mal mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ja, im Prinzip. Aber also ich weiß, ich muss jetzt in Coburg hier nochmal in eine Tagesklinik gehen. Ja, ja. Und das ist zwischen 4 und 6 Wochen nochmal und dann werde ich dieses Problem auf jeden Fall nochmal ansprechen. Unbedingt, ja. Weil irgendwo hält es mich von der Hälfte von meinem Leben ab. Also. Die Lebensqualität geht richtig flöten. Durch das, was du gerade erzählt hast, geht ja alles den Bach runter bei dir. Deswegen ich finde, dass du da wirklich mit Vehemenz etwas unternehmen musst. Das stimmt. Also ich leide unheimlich drunter. Ja. Also wenn ich dann irgendwo 1 Stunde oder 2 Stunden zu spät komme, dann tut es mir unheimlich weh. Dann sage ich mir, das darf überhaupt nicht wahr sein. Also Ja, Ismet, ich wünsche dir, dass du da einen guten Therapeuten findest und lege das auch richtig auf den Tisch. Ich hatte gerade so den Eindruck, dass du das vielleicht bei den letzten Aufenthalten gar nicht so richtig thematisiert hast. Ich habe es nicht richtig vorgebracht, ja, weil du, eigentlich wichtig waren meine Depressionen. Ja, aber vielleicht hängt das ja alles irgendwie miteinander zusammen. Deswegen finde ich, dass du bei einem Therapeuten wirklich dann auch alles hinlegen musst. Ne? Nur so hast du eine Chance auch, dass man dir helfen kann. Doch, es hängt unheimlich zusammen. Und ich weiß auch, dass mein Privatleben darunter leidet, weil teilweise bin ich wirklich von früh bis abends in der Wohnung und gehe gar nicht raus, vor lauter Putzen und vor lauter Pflegen von meinen Gegenständen, wo ich hier habe. Es muss was passieren. Und dass dir geholfen wird, das wünsche ich dir sehr von Herzen, Ismet. Mhm. Alles Gute. Alles klar. Okay. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Marianne, 48 Jahre alt. Hallo. Ja. Ich bin's. Ich auch. Ich höre dich ganz schlecht zu mir. Das kommt schon. Na, okay. Also, ich habe mich jetzt in ein paar Gesprächen schon erkannt. Ja. Und zwar ist es bei mir nicht so mit bis vier zählen, bis der Wasserhahn dann richtig die Temperatur hat, sondern ich zähle bei allem, was ich tue, vorher bis zwei. Ich muss mir das so vorstellen, dass ich, bevor ich überhaupt irgendetwas tue, innerlich ruckzuck mäßig 1-2 zählt. Das kriegt niemand andere mit. Als ich dich gerade angesprochen habe, hast du auch ganz kurz 1-2? Richtig. Nein. Richtig. Bevor ich angerufen habe, bei euch auch. Es muss vorher immer innerlich 1-2 gezählt werden. 1-2. Das ist dann äußerlich bemerkbar. Ich kann nur mit dem linken Fuß zuerst aus der Haustür rausgehen. Ja. Ich kann nur mit dem linken Fuß zuerst auf den Gehsteig gehen oder vom Gehsteig runter auf die Straße, um die Straße zu überqueren. Muss dann mit rechts wieder aufhören. Das muss mit zwei enden. Also das ist ein neuer Tick, ne? Ja, ja. Das ist was ganz anderes. Also dieses 1-2. Ja, und geht dann wieder mit dem linken Fuß 1 auf den Gehsteig rauf, macht dann sofort den zweiten Schritt und dann geht es ja automatisch bis zur Bordsteinkante wieder weiter, bis ich dann wieder mit 2 ende. Ist natürlich sehr beschwerlich bei uns in der Fußgängerzone. Da haben sie so ein Pflaster. Das ist verschieden lang, verschieden schräg. Da sind verschiedene Muster drinnen. Ja. Und da sieht man mich, als wenn ich es eilig habe, durch die Fußgängerzone hoppeln. Das geht dann wirklich, dass ich schon fast einen Knoten in die Beine bekomme, weil ich mit der 2 nicht zurechtkomme. Ich muss ja dann, bis das nächste Muster anfängt, wieder mit 2 enden, um wieder mit links auf dem Muster drauf zu sein, also, auf dem nächsten. Wir können uns das so ungefähr vorstellen. Es sieht wahrscheinlich sehr, sehr schräg aus, wenn du da durch eure Fußgängerzone gehst. Geht also dann mit Essen auch weiter. Mit Essen? Ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel Kartoffeln auf dem Teller habe, zunächst mal, wenn es 2 kleine sind, ist es prima, da ist alles in Ordnung. Die müssen allerdings dann durch 2 geteilt werden jeweils. Und es wird also nicht vorkommen, dass mal 3 Brocken, Kartoffeln oder Knödel oder sonst irgendwas auf dem Teller ist oder Schnitzel klein geschnitten oder 5, sondern es muss also dann 2 sein oder 4 oder 6. Also und du musst auch mal 2 Steaks haben. Wenn sie klein sind, ja. Wenn sie klein sind, sehr gerne, das ist mir dann schon erstmal richtig sympathisch. Ja. Wenn es allerdings ein großes Steak ist, dann ist es mir schon mal nicht so angenehm. Aber das wird dann eben so viel geteilt, dass es immer mit 2 ausgeht. Ja. Weiter geht's mit Rauchen. Es sind neuerdings diese 19er Packungen, diese dummen. Bin kein Raucher, weiß ich nicht. Also ja, 19er. Früher war das ja praktisch, da waren es 20er Packungen. Für dich ideal. Jetzt mache ich es eben so, dass ich die nächste Packung schon aufmache, von der letzten Packung noch die 19. neben die neue lege, damit ich von der alten Packung 18 rauche und von der neuen Packung 20. Nicht zweimal 19. Also das ist echt verrückt. Ja, ja. Und wenn es zum Beispiel beim Essen an Pralinen geht oder so irgendwie, ne, wenn mir jemand eine Praline anbietet oder ein Bonbon anbietet, dann habe ich die tollsten Tricks drauf, entweder 2 einzufordern. Da habe ich also schon meine Spezialitäten hier beieinander, dass ich sage, nee, ich will nachher noch eine. Oder wenn die Leute irgendwie sehr geizig aussehen, dann sage ich, nee, danke, brauche jetzt gar keine. Dann lieber gar keine. Und wenn ich noch solche Zähne danach habe, eine geht nicht. Und also es geht weiter zum Beispiel mit Suppe. Da geht es dann löffelweise, aber es müssen dann auch wieder, bis die Suppe ausgelöffelt ist, 2. Warum denn die magische Zahl 2? Wer kommt da? Keine Ahnung. Wie lange? Du bist 48. Wie lange hast du schon? Schon immer. Immer? Schon als immer. Kind sogar? Jo. Also du kannst dich gar nicht an Zeiten ohne eine 2 erinnern? Nein, und es sind mir alle ungeraden Zahlen einfach nur unsympathisch. Mann. Da musst du ja unsere Telefonnummer hier auch nicht so sympathisch sein. Nein, ne? Ja eben. Ja. Das ist, die endet mit 3 Einsen. Das also tut noch, dir schon weh, ne? Ich schaue die Sendung wirklich sehr gerne und sehr oft, aber ich habe einen Stuhl davor stehen normalerweise. Nein, das ist nicht wahr. Nein, jetzt ernsthaft. Damit du die Nummer nicht siehst. Das irritiert mich einfach nur. Es stört mich. Diese 3 Einsen da am Schluss, das stört mich. Also ich muss hier meinen Chef bitten, dass wir da aus den 3 Einsen 3 Zweien machen. Ja, das wäre sehr sehr wünschenswert. Dann wäre das für dich schon sehr viel angenehmer. Dann könntest du das volle Fernsehbild sehen. Dann kommt der Stuhl weg. Eins es und ist echt zwei. Verrückt. Es tut niemandem was, ne? Ich denke, also innerhalb der Familie weiß man um den Tick. Ja. Und es gibt also so ab und zu mal ein bisschen spöttisches Gelächter, aber das tut ja niemandem anderen weh eigentlich, ne? Ist es denn auch so, dass man sich, wie wir den Fall vorhin hatten, auch beim Verabschieden, dass du, wenn wir beide uns jetzt verabschieden, auch schnell ein, zwei sagst? Nee, dann nicht. Innerlich ja. Innerlich ja. Auf jeden Fall. Kannst du es auch mal für uns einmal in einem Leben laut sagen? Natürlich. Also ich danke dir sehr für deinen Anruf, Marianne, und ich verabschiede mich jetzt von dir. Also eins, zwei, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, Marianne. Tschüss, mach's gut. Jetzt ist noch Maria dran. Maria ist 32 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Maria. Ich habe abends einen Kontrollzwang, bevor ich ins Bett gehe. Ohne das kann ich nicht ins Bett gehen. Was machst du? Das kontrollierst du abends? Also es geht los, dass ich in die Küche gehe. Dann muss ich so dreimal auf den Kühlschrank draufdrücken, zum gucken, ob der zu ist. Dann an die Tür so? Ja, genau. Mhm. Drei, viermal auf die Gefriertruhe, zum gucken, ob die zu ist. Mhm. Dann gehe ich wieder zurück in mein Wohnzimmer, gehe zum Balkon, schau, drück drauf, ob das richtig zu ist. Dann gehe ich ins Schlafzimmer, dort gucke ich, ob alles richtig steht. Dann muss Wie steht? Was muss denn da richtig stehen? Die Parfümflasche oder was? Nein, zum Beispiel ein paar Zeitungen, die ich dort habe, ob die nicht umfallen kann nachts. Ein was? Zeitungen? Zeitungen, ja. Hm. Ob meine Bücher richtig stehen, ob da nichts nachts umfallen kann. Ach, du hast Angst, dass du nachts durch unangenehme Geräusche geweckt wirst. Genau. Wenn Zeitungen umfallen, kriegt man einen Schock nachts. Genau, so ungefähr. Und dann gehe ich an meinen Kleiderschrank, dann gucke ich, ob der richtig so ist. Dann gehe ich in meine Wohnungseingangstür. Stopp, darf ich fragen? Ja. Guckst du auch in den Kleiderschrank rein, ob da vielleicht jemand drin ist? Nee, du guckst nur, ob die Tür zu ist. Genau. Warum soll die zu sein zur Nacht? Beim Kühlschrank kann ich es ja noch nachvollziehen. Weil einmal als Kind ist mal nachts das aufgegangen, die Tür. Ich bin im Bett gelegen und bin so verschrocken. Hätte muss die zu sein. Ach so. Ja. Ja, und dann? Dann gehe ich an die Wohnungseingangstür. Ja. Dann gucke ich, ob das Schlüssel richtig rumdreht ist. Dann gehe ich ins Bad. Und dann schaue ich in der Waschmaschine, ob da zufällig irgendwo Wasser rausläuft. Ja. Und dann kann ich mir erst ausziehen. Also das ist erst dann so, Maria, wenn ich das alles gemacht habe. Da bist du ja eine halbe Stunde mit beschäftigt. Oder geht das mittlerweile so zack, zack, dass du das schnell schaffst? 10 Minuten. 10 Minuten, aber immerhin. Ne? Bist du jetzt schon ausgezogen? Ja, ich habe Schlafanzug. Aber ich habe es nicht gemacht. Du hast es noch nicht gemacht? Nee. Aber du musst doch eigentlich erst gemacht haben und dann den Schlafanzug anziehen. Ja, normalerweise. Das bringt ja heute alles durcheinander, jetzt hier meine Sendung bei dir, oder? Ich war vorher, aber in der Badewanne drum habe ich jetzt schon den Schlafanzug getan. Dann verstehe ich das natürlich. Das heißt, also du armes Ding musst jetzt nach unserem Gespräch noch deinen Rundgang machen, mindestens 10 Minuten, und alles kontrollieren. Also ich bewundere immer die Leute, die abends ins Bett gegangen können und das Licht ausmachen. Ich kann das nicht. Das ist, Du lebst alleine? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch einfacher dann, ne? Als wenn du mit jemandem zusammenleben würdest. Das wäre schlimm, ja. Hast du mit jemandem schon mal zusammengelebt, der das mitgekriegt hat? Nee, noch nie. Noch nie? Warst immer Single? Ja. Ja. Ja. Mhm. Kommen denn da Sachen auch noch hinzu? Oder Das ist immer so langsam dazukommen, ja. Es könnte also sein, wenn wir uns in ein paar Jahren unterhalten, dass da noch 5, 6, 7, vielleicht 10 andere Sachen hinzugekommen sind und du vielleicht 20 Minuten brauchst. Aha. Da musst du aber ein Auge drauf haben. Stell dir mal vor, du wirst irgendwann 62 und musst 2 Stunden abends rund gehen durch die Wohnung, bevor du endlich ins Bett kannst. Ja, das ist jetzt so nett, ja. Das ist ja nicht so nett. Also Maria, wir alle wünschen dir einen schönen Rundgang. Okay. Ne? Hoffen wir, dass alle Türen zu sind. Und dann eine schöne Nacht. Okay, danke. Tschüss, Maria. Tschüss. Da haben wir wieder Sachen gehört. In der Technik, Leo Scholten. Ihr Lieben, und morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnt ihr zu jedem Thema wieder anrufen hier bei mir. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und sage alles Gute. Bis morgen. Bye, bye. Ciao.